Erster dann führte er mich in die große Tempelhalle und maß die Pfeiler, die auf beiden Seiten jeweils 6 Ellen breit waren. Zweiter der Eingang war 10 Ellen breit, während die Wände daneben jeweils 5 Ellen maßen, bevor er die Halle mit 40 Ellen Länge und 20 Ellen Breite vermaß. Dritter er ging dann in den inneren Raum und maß die Pfosten des Eingangs mit 2 Ellen, die Tür mit 6 Ellen und die Seitenwände mit jeweils 7 Ellen. Vierter er vermaß den Raum mit 20 Ellen Länge und Breite und erklärte mir dann ausdrücklich, dass dies das Allerheiligste sei. Fünfter er maß auch die Tempelwand mit 6 Ellen und den Anbau mit 4 Ellen Breite, der das gesamte Gebäude umgab. Sechster die Seitenkammern waren insgesamt 33 an der Zahl und lehnten stabil an der Außenwand, ohne direkt in sie hineingebaut zu sein. Siebter diese Kammern wurden nach oben hin immer breiter, weil sie sich in den oberen Stockwerken weiter um den Tempel herum ausdehnten. Achter ich bemerkte auch, dass der Tempel auf einem erhöhten Fundament stand, das eine volle Länge von 6 Ellen als Basis für die Stockwerke hatte. Neunter die Breite der äußeren Wand der Seitenkammern betrug 5 Ellen, wobei zwischen diesen Räumen und dem Tempel ein freier Durchgang blieb. Zehnter zwischen den einzelnen Zellen gab es einen 20 Ellen breiten Streifen, der sich um das gesamte Tempelhaus herumzog. Elfter die Türen der Seitenkammern führten auf den freien Platz hinaus, wobei eine Tür nach Norden und die andere nach Süden gerichtet war. Zwölfter das Gebäude auf der Westseite war 70 Ellen breit, während die Wand 5 Ellen dick und das Gebäude 90 Ellen lang war. Dreizehnter er vermaß das Haus mit einer Länge von 100 Ellen sowie den umschlossenen Bereich mit ebenfalls 100 Ellen. 14. Die Breite der Vorderseite des Hauses und des freien Platzes im Osten betrug ebenfalls 100 Ellen. 15. Er maß zudem das Gebäude hinter dem freien Platz und die Galerien auf beiden Seiten, die insgesamt 100 Ellen lang waren. 16. Die Schwellen, die Fenster und die Galerien waren mit Holzverkleidung bedeckt, obwohl die Fenster fest verschlossen waren. 17. Über der Tür und an den Wänden im Inneren und Äußeren des Tempels waren überall kunstvolle Verzierungen angebracht. 18. Dort waren Cheruben und Palmen geschnitzt, wobei sich immer ein Palmbaum zwischen 2 Cheruben befand. 19. Auf der einen Seite war das Gesicht eines Menschen und auf der anderen das Gesicht eines Löwen zur Palme gerichtet. 20. Vom Boden bis über die Türen waren diese Cheruben und Palmen an der gesamten Wand des Heiligtums zu sehen. 21. Die Halle hatte quadratische Pfosten und das Aussehen des Heiligtums war beeindruckend gestaltet. 22. Dort stand ein Altar aus Holz, 3 Ellen hoch sowie 2 Ellen lang und breit, und er sagte zu mir, dies ist der Tisch, der vor dem Herrn steht. 23. Der Tempel und das Heiligtum hatten jeweils 2 Türen, um den Zugang zu den heiligen Räumen zu ermöglichen. 24. Jede Tür bestand aus 2 Flügeln, die man drehen konnte, sodass man sie leicht öffnen und schließen konnte. 25. An diesen Türen waren ebenfalls Cheruben und Palmen verziert, während sich vor der äußeren Halle ein hölzernes Vordach befand. 26. Es gab schräge Fenster und Palmenmotive an den Seitenwänden der Vorhalle, die auch an den seitlichen Stockwerken zu finden waren.